Es denjenigen, die die Erde nach ihren vorherigen Bewohnern erben, nicht deutlich geworden, dass, wenn wir wollten, wir sie für ihre Sünden treffen würden? Und wir versiegeln ihre Herzen, so dass sie nicht hören.